Der große Gruktus. Hörspiel von Johann von Düffel. Mein armer Junge. Er erstickt. Helmut, kannst du den Knebel nicht wenigstens ein bisschen lockern? Der Knebel bleibt, wo er ist. Wenn jemand hört, diesen Poeten, dann sind wir geliefert. Du weißt ja, wie die Leute reden. Albert, mein Kind. Da ist schon jemand an der Tür. Das wird der Doktor sein. Ich mache auf. Halt, bist du wahnsinnig. Der Knebel muss raus, wenn jemand ihn so sieht. Albert, versprich mir, dass du mucksmäuschen still bist bei deiner Mutter. Mir ist so elend. Kein Sterbenswörtchen, Albert. Du hast es versprochen. Ja, Vater. Aber er muss doch geheilt werden. Die Beulen im Gesicht sind wirklich arg. Da müssen wir nachsehen lassen. Was aber jenes betrifft, so muss das unter uns bleiben. Aber keine Widerrede. Ein einziges Wort von Albert in diesem Zustand ist der Rufmord unserer ganzen Familie. Mit Fingern wird man auf uns zeigen. Ich werde von meinem Amt zurücktreten müssen, wenn die Öffentlichkeit erfährt, mit was für einer Abnormität von Kind du mich geschlagen hast. Wir werden ruiniert. Es bleibt dabei kein Wort in dieser Sache. Einen Moment, Doktor. Guten Abend. Sind Sie Herr Mittenbacher? Ich habe mit Ihrer Frau telefoniert. Herr Mittenbacher bin ich allerdings, aber Sie sind nicht unser Hausarzt, Dr. Hübner. Allerdings nicht. Wenn ich mich vorstellen darf, Clausen ist mein Name, Dr. Hans-Joachim Clausen. Eine Vertretung. Aber wollen Sie mir nicht den Fall schildern, Herr? Mittenbacher, ja. Den Fall, Herr Doktor... Clausen. Herr Doktor Clausen, Sie müssen wissen, es handelt sich in der Tat um einen Fall. Das heißt, um einen Fall als Folge. Mein Sohn Albert Mittenbacher hat sich nämlich vor rund 2 Stunden den Kopf an einem Balken... angeschlagen. Genau so war es, Herr Doktor. Und dabei ist seine Nase arg und das Auge auch, wie Sie sehen werden. In Mitleidenschaft gezogen worden, wollten Sie sagen. Eben das wollte ich sagen. Aber warum sehen Sie mich so eindringlich an, Herr Doktor? Clausen. Richtig. Nun, das hat eine ganz einfache Erklärung, mein Lieber. Ich mache mir Sorgen um Sie. Sie leiden an einer psychisch bedingten Blockierung des Lexikons, Herr. Mittenbacher. Exakt. Diese Blockierungen bedürfen einer sorgfältigen und intensiven Behandlung. Von heute auf morgen sind sie nicht zu beheben. Das mag ja sein, Doktor, aber wollen wir nicht endlich zu dem Fall kommen. Mein Sohn ist nämlich wirklich arg mit dem Kopf an einen Balken angeschlagen, wie Sie so schön sagten. Das linke Auge und auch die Nase sehen übel aus. Wahrscheinlich ist es harmlos, aber in diesen Fällen sollte man kein Risiko eingehen. Man weiß ja nie. Himmels Willen. Nicht wahr? Schließlich schleppt man diesen Erdenrest das liebe Leben lang mit sich herum. Sie sprechen mir aus der Seele, Herr Mittenbacher. Sehen Sie. Aber ich fürchte, Herr Mittenbacher, ich kann Ihrem Sohn nicht helfen. Sie sind doch Arzt. Ihr Sohn braucht einen Allgemeinmediziner oder eventuell sogar einen Gesichtschirurgen. Ich bin Logopäde. Sie sind Logopäde. Aber wir brauchen einen Allgemeinmediziner oder vielleicht sogar einen Gesichtschirurgen. Ihre Frau hat mir am Telefon gesagt... Der Tode, sie hat mich hintergangen. Aber Helmut, sag doch nicht so Still. Etwas. Das wiederum dürfte bestenfalls Ihren Eheberater interessieren. Ich bin Facharzt für neurotisch bedingte Sprachstörungen. Also doch ein Arzt. Arzt ist schließlich Arzt. Ich fürchte, Sie sitzen da einem weit verbreiteten Irrtum auf, Herr. Schnickschnack, Doktor. Sehen Sie sich den Jungen doch wenigstens einmal an. Es ist bestimmt nichts Schlimmes, nur um meine Frau zu beruhigen. Das Wort eines Arztes. Ich bitte Sie. Na schön. Ist er das? Unser Albert. Wie er leibt und lebt, sollte man hoffen. Sie sehen... Das war der... Das war der Balken. Und damit ist er dann seitwärts gegen ein Treppengeländer geschlagen. Ein Balken, dies und dies, ein Treppengeländer. Genau. Wissen Sie, Herr Mittenbacher, wenn ich nicht wüsste, dass Sie wissen, dass ich Arzt bin und insofern der ärztlichen Schweigepflicht unterliege, sodass Sie mir nichts zu verheimlichen haben, so würde ich sagen, dass dies kein Balken und das kein Treppengeländer war. Nicht? Aber Doktor, was würden Sie denn dann sagen? Rundheraus, man hat Ihrem Sohn eine Handtasche ins Gesicht geschlagen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich meine, da Sie wissen, dass ich weiß, dass ich Ihnen nichts zu verheimlichen habe, können Sie ja sicher sein, dass Sie sich täuschen. Vor allem, wo hier noch ein Abdruck des Firmenschilds eines Handtaschenfabrikanten zu sein scheint. Ich würde sogar sagen, dass es der Schriftzug einer sehr teuren Firma ist. Wenn ich nicht wüsste, dass ich mich täusche, müsste ich Ihrem Sohn zu seinem guten Geschmack gratulieren. Leider täuschen Sie sich, ja. Dachte ich es mir doch. Was denn, Herr Doktor? Klausen, es ist nicht nur das Lexikon. Auch Ihre artikulatorischen Fähigkeiten unterliegen sporadischen Dysfunktionen. Sie stammeln. Jetzt wechseln Sie schon wieder das Thema. Ich meine ja nur, vielleicht sollten Sie doch einmal zu mir in die Praxis kommen. Ich habe Mittwochnachmittag Sprechstunde. Eine solche Sprachschulung kann nämlich manchmal für das Fortkommen Berufs sehr hinderlich sein. Ich bin Beamter. Na, dann ist es natürlich was ganz anderes. Wollen Sie sich nicht endlich um meinen Sohn kümmern, Doktor? Aber natürlich. Mein lieber... Albert. Auf den Punkt. Sagen Sie, mein lieber Albert, wo haben wir denn Schmerzen? Warum antworten Sie nicht? Albert! Der Unfall hat ihn die Sprache verschlagen. Wir haben ihn nicht einmal schreien gehört. Mucksmäuschen still fiel er zu Boden. Nicht wahr, Gertrude? Du sagst es. Erinnern Sie Ihren Mann, falls er sich anders überlegen sollte. Mittwoch 14.30 Uhr bis 18 Uhr, wie gesagt. Und Ihnen, Albert, hat es die Sprache verschlagen. So, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das ist doch hochinteressant. Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen. Wenn nicht, schütteln Sie den Kopf. Verstanden? Gut. Also, mein lieber Albert, tut das weh? Loslassen! Doktor! Bitte! Potz Blitz, Doktor, Sie tun ja Wunder! Mein armer Junge! Kein Wort mehr, Albert! Doktor, jetzt sagen Sie bitte meiner Frau noch, dass es mit dem Gesicht nichts Ernstes ist und der Fall wäre zur Zufriedenheit aller erledigt. Nicht zu überstürzen. Ihr Sohn wurde von einer Art kataleptischen Sprachversagens heimgesucht. Damit ist nicht zu spaßen. Gelegentlich trägt der Patient von einer solchen Dysfunktion bleibende Schäden davon, wenn nicht unverzüglich das Sprachzentrum und die gesamte Peripherie reaktiviert werden. Albert, erzählen Sie mir von Ihrem Unfall. Der anglikanische Bischof von Eldorado. Albert! Da haben Sie es, Doktor. Sie verschüchtern ihn mit Ihren Fragen. Das haben wir gleich. Albert, tut das weh? Bitte nicht, Doktor, loslassen! Doktor, Sie haben kein Herz. Die Sprachfunktionen müssen umgehend aktiviert werden, sonst bleibt Ihr Sohn womöglich für alle Zeiten stumm. Das wäre nicht das Schlimmste. Albert, Sie müssen jetzt etwas sagen. Na schön, Albert. Sag dem Doktor, dass alles so war, wie dein Vater gesagt hat. Es war alles so, wie mein Vater gesagt hat. Das genügt nicht, Albert. Reden Sie weiter. Erzählen Sie mir, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie müssen wissen, für mich ist es wichtig zu sehen, ob etwa Teile Ihres Lexikons ausgefallen sind, ob sich bei Ihnen Agrammatismen einstellen oder ob Ihre artikulatorischen Fähigkeiten gelitten haben. Versuchen Sie nur klar und deutlich einige zusammenhängende Sätze zu sprechen. Ja, Doktor, mir geht da so eine Geschichte im Kopf herum. Sie müssen wissen, unser Albert dichtet zuweilen. Und diese Geschichte, Doktor, will mir partout nicht aus dem Sinn. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Doktor, stellen Sie sich vor, ein Tag so wunderschön wie heute. Sie auf dem Weg zur Arbeit steigen aus der Straßenbahn. Ihre Blicke überwandern nur Altvertrautes, doch plötzlich, wie vom Schlag getroffen, halten Sie inne. Es erscheint Ihnen die Frau Ihres Lebens, eine Frau, von einem leichten Sommerkleid umhüllt, eine, der ein lindes Lüftchen sich an Brust und Taille schmiegte, deren Sommerhut davonweht und das offene Haar dem Wind übergibt. Doktor, und dieser Frau haben Sie die einmalige Gelegenheit, aus einer Straßenbahnschiene zu helfen, in der die himmlische mit einem Absatz stecken geblieben ist. Nicht schlecht. Ich glaube, das genügt. Man kann natürlich noch nichts Definitives sagen. Lassen Sie ihn weitersprechen. Sie sind sofort zur Stelle. Doktor, geleiten die Dame daraufhin zum Schuster, rufen während einer kurzen Wartezeit im Büro an, um sich krank schreiben zu lassen und sind frei. Das kommt bei uns nie vor und das wird auch nie wieder vorkommen. Nie wieder. Außerdem ist es ja nur eine Geschichte, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Sie verbringen den lebendigsten Tag Ihres Lebens, spazieren mit ihr durch den Stadtpark, fahren Boot mit ihr auf dem dort gelegenen See, essen mit ihr eine Kleinigkeit in einem Freiluftcafé. Doktor, die Welt ist verändert. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören diese Geschichte nämlich nicht zum ersten Mal. Wenn Sie auf das Ende gespannt sein sollten, Doktor, können wir Sie trösten. Es ist nicht im geringsten so spannend, wie es der Anfang verspricht. Das ist nicht schön, aber gut zu wissen, denn so ist das Leben eben, Doktor. Auch wenn man sich nur allzu gern darüber hinwegtäuschen lässt. Nicht wahr, Gertrude? Es ist, wie du sagst, Helmut. Sie dürfen nicht glauben, dass ich in irgendeiner Weise neugierig bin. Ich höre nicht auf den Inhalt dessen, was Ihr Sohn sagt, sondern auf die Flüssigkeit seiner Rede, die Artikulation, die Vielfalt seines Lexikons. Falls es Sie interessiert, Ihr Sohn hat im Laufe seiner Erzählung 158 Wörter gebraucht. Dabei vermeidet er Wiederholungen, soweit syntaktisch nicht erforderlich. Grammatisch stößt sich einiges, doch ist all das noch im Rahmen dichterischer Freiheit. Strukturbildend wirkt dabei ein monoton parataktischer Anstieg. An seiner Artikulation ist bemerkenswert, dass er den Frikativlaut S anstatt alveolar wie üblich vielmehr apikodental bildet, genauer mit Zungenspitze bzw. Seite und den Schneidezähnen bzw. der Backenzahnreihe, was darauf schließen lässt, dass er als Kind einmal gelispelt hat oder zumindest eine Anlage dazu trägt. Wie haben Sie das herausgefunden, Doktor? Ihr Mann hat den gleichen Defekt. Es ist die dominante Zungenform dieser Familie, nehme ich an. Wie gesagt, meine Sprechstunde ist Mittwochnachmittags. Mhm. Doch sprechen Sie weiter. Albert... Doktor, jetzt naht der Abend. Und mit dem Abend das Ende eines neuen Lebens. Es darf nicht sein. Mit aller Gewalt versuchen Sie, die Zeit aufzuhalten. Doch sie lässt sich nicht aufhalten. Es bleibt nur eines. Sie müssen eine Verbindlichkeit schaffen zwischen ihr und Ihnen. Sie müssen ihr alles gestehen. Gertrude, ich glaube, ich gehe jetzt. Das waren noch einmal 49 Wörter. Besorgniserregend ist die mit der Emphase proportional zunehmende Verspannung der artikulatorischen Funktionen. Helmut, wo gehst du hin? Entweder Albert oder ich. Bleiben Sie, Herr Mittenbacher, Sie sollten hören, wie die Diagnose ausfällt. Ich kann es mir denken. Ist das nicht furchtbar genug? Still, der Patient spricht. Da spüren Sie, Doktor, wie eine ungeheure poetische Kraft in Ihnen sich entfesselt. Sie werden ergriffen von einer Poesie, die übergewaltig ist und doch noch gewaltiger wird. Helfen Sie mir, Doktor, es ist... Die Poesie des Unsagbaren, sie ringt nach Ausdruck, sie muss heraus. Ich kann sie nicht halten, nicht beherrschen. In ihrer ganzen Sprachlosigkeit drängt sie sich hervor. Sie wir müssen ihn knebeln. Ich verpasse Ihnen eine Spritze, Sedativ. Eine Spritze was? Beruhigungsmittel, machen Sie mal frei. Das wirkt auf der Stelle, sehen Sie? Das war ja auch genug, um einen Elefanten einzuschläfern. Also ich muss schon sagen, so etwas ist mir noch nie vorgekommen. Wirklich eine tolle Geschichte. Keine Geschichte. Poesie nennt er das. Und der Beifall besteht darin, dass man dem Virtuosen eine Handtasche ins Gesicht schlägt. Doktor, jetzt wissen Sie alles. Herr und Frau Mittenbacher, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn. Das ist kein Sohn. Und mein Sohn schon gar nicht, das ist ein Ungeheuer. Helmut, ich bitte dich. Der Junge ist eine Naturgewalt, das mag sein, aber als solche ist er einmalig in der Geschichte der Logopädie. Ich schneide ihm die Zunge ab. Nein, Helmut, aber Doktor, er tut es. Herr Mittenbacher, die Zunge hat an diesem gewaltigen Ausdruck wahrscheinlich den allergeringsten Anteil. Strafe muss sein. Sie müssen doch Verständnis dafür haben, mich. Ich konnte das natürlich nicht alles ganz genau beobachten, aber mir scheint, dass es sich ungefähr so verhält. Ihr Sohn ist in der äußersten Erregung. Er ist von dem Unsagbaren ergriffen. Es ist eine Sensation. Wir haben hier eine Entdeckung gemacht, welche nicht nur für meine Wissenschaft umwälzend sein wird, sondern von der tiefgreifenden Veränderung unseres Menschenbildes zu erwarten sind. Mein Menschenbild hat sich bereits verändert. Ich bin in dieser Stunde, weiß Gott, nicht zu Zynismen aufgelegt. Denn, Herr Mittenbacher, ich würde sagen, wir sind dem Ursprung der Sprache auf der Spur. Dem Ursprung? Der Sprache? Sie haben richtig gehört. In diesem Urschrei nach Sprache liegt der Ursprung der Sprache. Das wird die umwälzende These sein. Mein lieber Doktor, wenn Sie damit sagen wollen, dass die Sprache, in der alle Paragraphen abgefasst sind, die Sprache, in welcher Verfassungen aufgesetzt wurden, herrührt von diesem... Genau das will ich sagen. Doktor, Sie sind ein Staatsmann. Hören Sie mal, ist denn das wirklich so unwahrscheinlich? Stellen Sie sich doch einmal vor, wie das gewesen sein muss in der Urzeit, als es noch keine Sprache gab. als folglich alles noch unsagbar war. Ich bin ein männlicher Homo sapiens. Zum ersten Mal in der Geschichte von dem Gefühl erfasst, das uns die Parabel vom Sündenfall so schön ausmalt. Ich bin wie von Sinn. Will außer mir. Was soll ich tun? Ein Dinosaurier würden. Hilfe, Doktor, nein! Natürlich nicht, das wäre zu mittelalterlich gedacht. Außerdem nehmen wir mal an, es sei gerade keiner zur Hand. Soll ich die Angebetete umarmen? Aber Doktor, lassen Sie das! Auch nicht, dazu steht's mir zu hoch. Doch instinktiv spüre ich in mir die Anlage, mich nahezu unkörperlich in einem ätherischen Medium zu äußern. Eine Art vorartikulatorischer Poesie. Doktor, Sie schwelgen ja. Keineswegs. Ich lege Ihnen eine wissenschaftsgeschichtlich einzigartige These dar. Und ich habe auch schon einen Namen erfunden für den entsprechend einzigartigen Beleg, diesen Urlaut. Ich nenne ihn Gröbsen. Gröbsen? Wie entsetzlich. Ein unverfänglicher Neologismus aus Grölen und Rülpsen. Was soll daran entsetzlich sein? Na ja. Geradezu volkstümlich. Könnte man nicht wenigstens einen lateinischen Namen finden? Eine Möglichkeit wäre die einfache Übersetzung von Rülpsen zu lateinisch Ructare im Substantiv Fructus. Das ließe sich als Gructus oder deutlicher noch als der große Gructus hervorheben. Naja, immerhin Latein. Aber ich bin davon abgekommen, und zwar aus folgender Überlegung, die Ihnen sicher einleuchten wird. Herr und Frau Mittenbacher, Sie sind die ersten Zeitzeugen, denen ich von einer lang gehegten Befürchtung Mitteilung mache. Und ich würde es auch nicht tun, wenn wir nicht soeben gemeinsam Zeugen eines zweifellos epochalen Ereignisses geworden wären. Helmut, wovon spricht er? Seien Sie ehrlich mit sich selbst, meine Damen und Herren, und Sie können es nicht vor sich verbergen, das Abendland geht seinem Untergang entgegen. Die tradierten Idole sind bedeutungslos geworden, nichts Neugeschaffenes trägt einen dauerhaften Sinn, meine Damen und Herren. Wir erleben den letzten Teil der Menschheitsgeschichte, den ihrer Unsagbarwerdung. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir werden am Ende vor dem Unsagbaren stehen wie am ersten Tag und nach einer Sprache schreien. Wir werden grübsen wie unsere Urväter im Zeichen einer apokalyptischen Sinnlosigkeit. Und die Beredsten werden die furchtbarsten sein. Die Dekadenz hat sich zurückgeneigt zur Vorzeit. Helmut, sagt er, Albert sei kein Einzelfall? Er ist ein Menetekel, gute Frau. Sie predigen Taubenohren, Doktor. Das wird nicht so bleiben, Herr Mittenbacher. Aber wenn Sie so blind sind für die Zeichen der Zeit, dann wird es Ihnen bestimmt auch entgangen sein, dass in 2 Wochen in diesen Städten der 3. internationale Kongress für Logopädie stattfindet. Die bedeutendsten Forscher aus allen Teilen des Erdballs werden anwesend sein. Dort werde ich vortragen. Ich werde Ihren Sohn weltweit berühmt machen. Eine sehr zweifelhafte Berühmtheit, Doktor. Ganz und gar nicht, Herr Mittenbacher. Ihr Sohn ist ein Prophet. Mein Albert. Sei still. In unserer Familie, Doktor, gibt es keine Abnormitäten. Wir liegen allesamt, wo immer wir uns auch befinden mögen, goldrichtig in der goldenen Mitte. Und das soll auch in Zukunft so sein. Ich werde also zu verhindern wissen, dass irgendetwas von dieser Affäre an die Öffentlichkeit gerät. Albert geht auf keinen Kongress. Er bekommt absoluten Hausarrest. Sie täuschen sich, Herr Mittenbacher, wenn Sie glauben, Sie könnten die schreckliche Selbsterkenntnis aufhalten, die sich am Horizont unserer Zeit abzeichnet. Ich habe alles, was hier geäußert wurde, mit einem Tonbandgerät aufgenommen. Sie bluffen, Doktor. Wie sollte ich? Das Tonbandgerät ist der wichtigste Begleiter eines Logopäden. Doktor, ich beschwöre Sie, geben Sie mir das Band. Tun Sie es meiner Frau zuliebe, die dieses Ungeheuer zur Welt gebracht hat. Das Band, Doktor! Tut mir leid, ich kann nichts dergleichen tun. Auf Einzelschicksale darf jetzt keine Rücksicht genommen werden. Es geht um die gesamte Menschheit. Verdammt. Was ist? Die Aufnahme. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Doktor, sind Sie ganz sicher? Ich habe den Aufnahmeschalter nicht betätigt. Ein Kunstfehler? Ein Kunstfehler ohnegleichen. Jumpf! Es ist Ihre Schuld, Herr Mittenbacher. Durch Ihre Trivialitäten haben Sie mich nachlässig gestimmt. Wenn Sie mir die Schuld geben wollen, Doktor, her damit. Tun Sie sich keinen Zwang an. Aus unserer Familie wird kein Abnormitätenkabinett. Da gibt's nur eins. Wir müssen die ganze Sache wiederholen. Das ertrage ich nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage, Doktor. Machen Sie sich keine Hoffnung. Schließlich ist es mein Haus, mein Sohn, mein Ruhm. Mein lieber Herr Mittenbacher, Sie verkennen die Situation anscheinend völlig. Aber wenn Sie schon nicht über den Rand Ihres privaten Glücks oder Unglücks hinaussehen können, dann sollte wenigstens dies Sie überzeugen, Herr Mittenbacher. Ihr Sohn ist krank. Das war unschwer zu erkennen, Doktor. Klausen. Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Er ist mein Patient und über meinen Patienten, für den ich alle Verantwortung trage, können Sie, Herr Mittenbacher, gar nichts verfügen, wenn Sie schon gänzlich ohne Mitgefühl für einen kranken Menschen sind. Das ist wahr, Helmut. Du hast kein Mitgefühl. Sei still, Gertrude. Mitfühlen, das heißt doch wohl in diesem Fall sich anstecken. Das kann man von einem intelligenten Wesen nicht verlangen. Dann greifen Sie aber gefälligst auch nicht in den Versuch ärztlicher Heilung ein. Ich bin sicher, Doktor, dass Sie mit diesem angeblichen Heilungsversuch gegen das Interesse des Patienten handeln. Der Patient dürfte im Moment wohl schwerlich eine Meinung zu dieser Frage haben. Nach der Dosis Sedativa, die er erhalten hat. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn er eine Meinung hat, dann hat er meine Meinung. Ich bin schließlich sein Vater. Wir werden das bald genauer wissen. Ich präpariere gerade ein Aufputschmittel, das Ihren Albert mit einem Schlag in den gesprächs- und meinungsfreudigsten Menschen der Welt verwandeln wird. Mein Kind. Das lasse ich nicht zu. Wahren Sie die Grenzen Ihrer Kompetenz, Herr Mittenbacher. Was sein muss und was nicht, das bestimme ausschließlich ich und es muss sein. Das könnte Ihnen so passen, Doktor. Wohlan. Mein armes Kind. Wo bin ich? Sie sind in guten Händen. Seien Sie unbesorgt, Albert. Mir ist so elend. Das gibt's nicht, Albert. Erzählen Sie nur. Was Sie bedrückt. Erzählen Sie, was Sie vorhin erzählt haben. Aufnahme ab. Albert, wirst du wohl still sein? Nicht doch, Albert. Wie können Sie jetzt schlafen? Sie müssen von Ihrer Liebe erzählen. Erinnern Sie sich. Aber wenn er doch so müde ist. Er ist eben auch nur ein Mensch, Gott sei Dank. Silenzium. Er redet im Schlaf. Silenzium? Aber das wird doch nichts Gefährliches sein. Ruhe, hab ich gesagt. Ich habe Ihren Namen vergessen. Klausen. Ja, Ihr Gesicht vergessen. 19 Uhr, Radio Bremen. Ich habe den Geruch Ihres Parfums vergessen. Albert, ein derart schlechtes Gedächtnis können Sie nicht haben. Erinnern Sie sich. Er hat ein gutes vergessen. Sehen wir es mal so herum. Da kommt er ganz auf seinen Vater raus. Ich werde seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Und wenn ich die gewisse eine aus Tausenden herausfinden müsste. Man vergisst seine Liebe einfach nicht. Ich nehme an, Sie sind Junggeselle, Doktor. Ich bin Mediziner, aber ich habe auch Ideale. Und dazu gehört das 11. Gebot, das da lautet, vergiss deine Liebe nicht. Ich werde sie schon wieder erwecken, diese Liebe. Haben Sie Telefon? Im Nebenzimmer. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Gertrude, er ist weg. Es ist die letzte Gelegenheit. Ich werde jetzt zu Albert etwas sagen müssen, das ich unter normalen Umständen nie sagen würde. Leg es nicht auf die Goldwaage. Es ist ohnehin ein starkes Stück. Gertrude, versprich mir, dass du weghörst. Ja, Helmut. Mein Sohn, ich rede jetzt von Mann zu Mann. Und ich sage dir, Albert, vergessen ist keine Schande. Sieh mich an. Ich steige jeden Morgen aus dem Schlaf wie eine neugeborene Unschuld. Ich erinnere mich an nichts. Jeden Tag muss ich mir alles neu einprägen. Der Weg vom Schlafzimmer bis zum Ankleideraum ist mit Gedächtnisstützen und Eselsbrücken vollgestellt, mit denen ich mir über das Notwendigste klar werden kann, um nicht am Frühstückstisch aus der Rolle zu fallen. Wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, ist der Rest des Tages meist ein Kinderspiel. Was ich dir damit sagen will, mein Sohn, schäme dich nicht, wenn du dich an keine Frau mehr erinnern kannst. Gertrude, hörst du auch wirklich weg? Ja doch, Helmut. Also, mein Junge, und wenn du vergessen haben solltest, wie man liebt, wenn dir nicht die leiseste Ahnung kommen will, was Liebe ist, Albert, ich bin auf deiner Seite. Wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Und schließlich ist Vergessen auch eine Qualität. Ist es nicht so, Gertrude? Ganz wie du sagst, Helmut. Du hast alles mitgehört. Helmut, ich habe alles gewusst. So, das hätten wir. Alles in Ordnung. Meine Assistentinnen sind schon auf dem Weg. Sie werden in kürzester Zeit hier sein. Wir müssen den lieben Kleinen jetzt ein wenig darauf vorbereiten. Doktor, was haben Sie vor? Mein lieber Albert, nun hören Sie mir einmal gut zu. Sie werden in den Genuss kommen, das zu sehen, wovon andere nur in kühnsten Träumen träumen können. Sie werden all die Schönheiten weiblicher Natur zu Gesicht bekommen, ihre himmlischen und irdischen Reize. Doch nur unter einer Bedingung, Albert, diese Schönheiten wollen besungen sein. Dichten Sie sie an, schwärmen Sie, machen Sie all Ihren Gefühlen Luft, äußern Sie sich in aller Hingabe. Nur die gewaltigste Poesie kann diese Traumgestalten fesseln, denn Sie müssen ihnen sagen, was Liebe ist. Das dulde ich nicht, Doktor, nicht in meinem Haus. Da sind Sie schon. Herein, Mädels, aber eine nach der anderen. Zuerst Pink Panther. Albert, sehen Sie die? Das ist Pink Panther. Sehen Sie diese Haut, Albert? Hören Sie das Krachen der Strumpfbänder bei jedem Schritt? Spüren Sie die unbändige Wildheit dieses Gangs? Das ist ein ungezähmtes Biest. An dieser Natur sind alle Zwänge der Zivilisation spurlos vorübergegangen. Oh mein Gott. Doktor, ich finde, hier ist nicht der Ort. Albert! Das ist nicht wahr. Mein unschuldiges Kind. Albert, wachen Sie auf! Albert! Ab mit dir, Panther! Schick uns gleich die nächste rein. Herr Mittenbacher, so geht es nicht. Wir müssen alle Geschütze auffahren. Haben Sie Rotlicht? Haben Sie Musik? Etwas Exotisches? Na, Sie wissen schon. Wir haben nur Adventslaternen aus rotem Transparent. Ja, damit ist das alles. Wir sind ein anständiger Haushalt. Herr Mittenbacher, ist die Musik soweit? In unserem Haus wird keine Musik gespielt. Was sollen denn die Nachbarn denken? Herr Mittenbacher, wenn Sie sich weiterhin querstellen, zeige ich Sie an. Ach, und weswegen, wenn ich fragen darf? Wegen unterlassener Hilfeleistung. Sie meinen wohl wegen unterlassener Beihilfe zum Ruf? Ich werde es darauf ankommen lassen, Mittenbacher. Na schön, es wird Ihnen ohnehin nichts nützen. Hier sind die Laternen. Wunderbar. Deckenlicht aus. Wie finden Sie das, Albert? Ist das nicht Atmosphäre? Und hören Sie die Musik? Nicht ganz so laut, Herr Mittenbacher. Achtung jetzt, Albert! Das ist Cobra. Cobra ist die faszinierendste Bauchtänzerin des Orients. Sie hat einen Schlangenleib. Ihre Bewegungen hypnotisieren das Opfer. Sie hat den alle Sinne verschlingenden Kuss. Albert, Sie enttäuschen mich. Von der Cobra bis zur Schlange des heiligen Äskulap. Nichts wird Ihnen nützen. Es hat keinen Sinn, Doktor. Geben Sie auf. Albert ist ein anständiger Junge. Schluss. Aus. Es ist alles aus. Hinaus mit der Cobra. Machen Sie das Deckenlicht wieder an. So drehen Sie doch endlich die Musik ab. Natürlich, wenn der Herr Doktor nicht an seine Niederlage erinnert sein will. Oh, Albert. Sie sind die größte Enttäuschung meines Lebens. Wo? Was denn noch? Wo ist er? Wer sind denn Sie? Mein Albert. Vorsicht, junge Frau, Ihre Handtasche. Um Himmels Willen, der Lüster. Tut mir furchtbar leid. Deckung! Was denn? Gertrude! Frau Mittenbacher! Sie hat das Bewusstsein verloren. Wenn ich Sie nicht hätte, Doktor, fassen Sie mit an. Auf die Couch mit ihr. Ist es die schwer? Ich möchte nicht unter ihr begraben sein. Ich bin untröstlich. Ich bin so furchtbar ungeschickt. Es grenzt an Berechnung. Ach, sagen Sie das nicht. Sie wissen gar nicht, wie zerbrechlich die Welt ist, wenn man fühlt. Man wächst über sich hinaus. Es ist ein unnachgiebiger Drang. Er drängt ins Grenzenlose. Doch in einer so kleinen Welt muss er unweigerlich anstoßen. Seltsamerweise ist es nie das Gefühl, sondern die Welt, die zerbricht. Es dagegen wächst unaufhörlich weiter. Fast ist eine Wollust in der Grausamkeit, mit der es wächst, wenn es die Welt sprengt. Und es wird nur umso gewaltiger durch die Zerstörung und das Mitleid mit dem Zerstörten. Oh, Albert, habe ich das getan? Albert, was ist? Warum antwortest du nicht? Sie haben eben ganze Arbeit geleistet. Es war ein Missverständnis. Ein Missverständnis auf beiden Seiten. Aus ihm hat der Gott der Liebe gesprochen. Sein Ausbruch war ein Orakel. Ich habe es verstanden. Aber auch mich darf man nicht missverstehen. Meine... Die Keulenschläge waren Liebkosungen, wollen Sie das sagen? Doktor, ich glaube, die Uhrzeit hat Geburtstag. Welches Fräulein, Sie kommen im rechten Augenblick. Vielleicht ist es auch schon zu spät. In meiner Eigenschaft als Arzt muss ich Ihnen sagen, dass Ihr Albert, klinisch gesehen jedenfalls, aber wollen Sie sich nicht setzen? Nein. Doktor, was soll das? Er ist ein Kind des Todes. Aber ich liebe ihn doch. In den Augen der Medizin ist das wohl kaum ein triftiger Einwand. Es müsste schon ein Wunder geschehen. Ich meine, Ihnen, gnädiges Fräulein, könnte es vielleicht gelingen, bei all den Leibeskräften Ihrer Liebe, ihn nochmal zurückzurufen. Ich werde ihn rufen. Die Sprache der Liebe. Halt! Das dulde ich nicht in meinem Haus. Es handelt sich um das Wunder der Auferstehung. Bitte keine Knalleffekte. Aufnahme läuft. Oh, Albert, so hör doch. Albert, ich rufe dich. Ich lasse nicht zu, dass du stirbst. Ich breche dein Grab auf, zerschlage deinen Sarg. Ich würge deinen Hals, dass du den letzten Atem nicht aushauchst. Albert, ich beiße deine Wangen, dass das Blut in sie zurückkehrt. Von dem Schmerz dieses Haars, das ich zerre, wird das siechende Leben sich nicht lösen. Ich gebe es nicht frei. Ich... Es ist ansteckend. Verzeihung. Nicht doch. Tun Sie sich keinen Zwang an. Diotima, bist du es? Sie sehen, das wirkt. Die Eingeweide kommunizieren über unsere Köpfe hinweg. Diotima, du verhöhnst mich. Und ich muss dir doch das Stärkste sagen. Ich muss mit aller Gewalt hinaus über die Gewalt aller Worte zu dir. Diotima, das Gewaltigste muss ich sagen. Diotima, nein, du darfst mich nicht verspotten. Diotima, ich bin gepfählt. Ich liebe dich wie am Spieße. Ich schreie nach dir, wie ich liebe. Um diesen bohrenden Pfahl kreist mein Leben. Ich liebe dich mit der Wut eines zu Tode getroffenen Tieres. Du tötest mich und ich liebe dich schonungslos dafür. Du machst mich rasend. Diotima, ich rase als der Leibeigene einer Qual, die du verhängtest. Alles, was ich gegen dich wende, alles, womit ich dich hassen will, meine tödlichsten Waffen, meine hässlichsten Regungen, all diese wütenden Gefühle, die ich gegen dich zwinge, sie sind diese Liebe zu dir, die mich zerreißt. Muss es denn noch stärker sein? Aber Albert, Albert, verstehst du denn nicht? Doch, ich verstehe für dich. Die Ultima muss es das Allergewaltigste sein. Ich habe versucht, es zu tun. Ich habe die Welt auf diesen Schultern getragen, hin und zurück durch mein Leben. Für dich doch, es ist nicht das Gewaltigste, das Gewaltigste. Oma, da mag ich nicht. Es kommt nicht. Es kommt. Es Der große Gruktus. Hörspiel von Johann von Düffel. Mit Ulrich Wildgruber als Albert, Manfred Steffen als Vater, Elisabeth Wiedemann als Mutter, Thomas Kühlau als Doktor und Beate Hasenau als Diotima. Ton und Technik: Marlies Bergen und Peter Nielsen. Regieassistent: Werner Staats. Regie Gottfried von Einem. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1990.